beim Arbeitsamt. Doch das ist abgeriegelt. Alle sind noch krank. Infiziert. Heute Quarantäne, morgen wird krepiert. Ebola, Jobcenter, Ebola, Jobcenter, Ebola, Jobcenter, Ebola, Ebola, Jobcenter, Ebola, Jobcenter, Ebola, Jobcenter, denn wobei die und wobei da? Schnaps ist gut für Ebola! Ebola, Jobcenter, Ebola, Jobcenter, Ebola, Jobcenter, Ebola! Ebola, Jobcenter, Ebola, Jobcenter, Ebola, Jobcenter, Jobcenter! Mensch, Lou, dass du jetzt über 90 reingekommen hast, für Krischiut. Ah, besser als das Original! Genauso! Drauf lassen! Vicky, ist er da sauer, wenn wir so was machen? Nee! Nee? Meinst du? Er war gut.